Schlaf und Träume, hör auf den weißen Schwan, nimm Abschied von den Deinen und folge seiner Bahn. Und fahr in fremde Länder und streite wie ein Held, befrei sie von den den schwarzen Ritter, und wenn er liegt im Staub,